Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel zusammen an einem Platz, und es erscheine das trockene Land. Und es ward so. Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut